Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten bei der obersten Volksversammlung der DVRK schickte am 12. Mai an das Repräsentantenhaus des Kongresses der USA ein Protestschreiben, in dem er die Annahme des Gesetzes für harte Sanktionen gegen die DVRK scharf verurteilte. Die Annahme des Gesetzes für harte Sanktionen gegen die DVRK, so hieß es im Schreiben, ist die verruchteste inhumane Handlung, die die heilige Souveränität der DVRK und die Existenzrechte der DVRK-Büro schwer gefährdet und alle Prinzipien der UNO-Charta und des Völkerrechts, wie die Souveränitätsgleichheit und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten grob verlässt und ein weiteres Produkt der feindseligen DVRK-Politik, ausgehend von der Unwissenheit der Politiker in den USA über die Wurzel der jahrzehntelangen Feindschaft zwischen der DVRK und den USA und über das Wesen der Atomfrage auf der Koreanischen Halbinsel. Alle feindseligen Standpunkte und Handlungen der USA gegen die DVRK sind gegen Frieden und Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel gerichtet. Die USA werden darüber hinaus bei der Lösung der Atomfrage auf der Koreanischen Halbinsel ohne Erfolg festsitzen bleiben. Falls das Repräsentantenhaus der USA wirklich den Frieden, die Sicherheit und die Lösung der Atomfrage auf der Koreanischen Halbinsel wünscht, soll es eher darüber nachdenken, was für ein Gesetz ist für die Abschaffung der Feindschaft zwischen der DVRK und den USA, wie zum Beispiel durch die Herstellung eines dauerhaften Friedenssystems in dieser Region erarbeiten muss. Die DVRK verfügt über eine genügende Kraft für den Schutz ihrer Souveränität, Existenz- und Entwicklungsrechte, und das ist eine unleugbare Tatsache. Das Repräsentantenhaus der USA soll sich ausmalen, welch ein bitteres Ergebnis mit sich bringen wird, dass es befangen im konstitutionellen Ablehnungsgefühl gegenüber der DVRK den Willen der Republik und ihre Fähigkeit falsch beurteilt, sich mit dem Gesetz seines Landes in die inneren Angelegenheiten anderes Landes einmischt und Druck ausübt. Wenn das Repräsentantenhaus der USA seinem Status ungemäß die feindseligen Gesetze gegen die DVRK fabriziert, wird dementsprechend auch das Tempo der Verstärkung der nuklearen Abschreckungsmittel der DVRK unvorstellbar schneller. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird die weitere Position und Handlung der USA verfolgen und die gerechten Selbstverteidigungsmaßnahmen gegen die feindselige Nordkorea-Politik ununterbrochen ergreifen. Das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika soll das Wesen der gegenwärtigen Situation richtig einsehen und in Bezug auf die Frage der Koreanischen Halbinsel vernünftig handeln.